Platzhalter ins All. Von Douglas Adams. Hörspielbearbeitung aus dem Englischen, Walter Andreas Schwarz. Teil im Zentrum der Informationsillusionen. Es war eben dieser gewaltige Knall im All, der Arthur Dent und Fort Prefect dermaßen zu Leibe rückte, dass sie nicht wussten, wie ihnen geschah. Slaty Bartfass hatte sie in das Informationsillusionszentrum geführt, wo sie erstaunten, als sie in einen glaskastenähnlichen, scheinbar völlig leeren Raum kamen. Slaty Bartfass fummelte an irgendeinem Kontakt herum, suchte nach irgendeinem Schlitz, wie er sagte, fand ihn wohl auch und da war es passiert. Sie hörten nicht einmal mehr seine Warnung, denn im gleichen Moment hörte ihr Raumschiff flackernd auf zu sein und ein Sternenschlachtschiff von der Größe einer kleinen mittelenglischen Industriestadt stürzte die Nacht zerfetzend auf sie zu mit hellflammenden Sternenlasern. Ein beängstigender Sturm weißglühenden Lichts durchschoss sengend die Dunkelheit und riss ein gewaltiges Stück aus dem Planeten direkt hinter ihnen. Mit offenem Mund, aufgerissenen Augen standen sie da und konnten nicht einmal schreien. In Arthur Dent drehte sich alles. Das Universum zerbarst in Millionen glitzernder Fragmente und jede einzelne Scherbe wirbelte schweigend durch die Leere und spiegelte auf ihrer silbernen Oberfläche den einmalig öden Holocaust aus Feuer und Zerstörung. Und dann explodierte die Finsternis hinter dem Universum. Und jedes kleinste Teilchen Finsternis war der wütende Rauch der Hölle. Und das Nichts hinter der Finsternis, hinter dem Universum brach auf und hinter dem Nichts, hinter der Finsternis, hinter dem Universum tauchte endlich die düstere Gestalt eines gewaltigen Mannes auf. Der saß in einem gewaltig bequemen Lehnstuhl und sprach gewaltige Worte. Dies also waren die Cricketkriege, die gewaltigste Verwüstung, die jemals unsere Galaxis heimgesucht hat. Was ihr soeben erlebt habt, ist nur ein Dokumentarfilm, entschuldigt bitte. Und gar keine gute Stelle, es tut mir schrecklich leid. Mal sehen, ob ich das zurückspulen kann. Wo ist denn der Knopf? Das haben Billionen und Aberbillionen Unschuldiger. Hört nicht hin, vergesst nicht, ihr seid hier im Informationsillusionszentrum. Kauft dem nicht ab, was er sagt. Ist denn bloß dieser Rückspulknopf? Unschuldige Leute, Geschöpfe, eure Mitmenschen haben das erlebt. Ein gewaltiges Spektakel. Was wohl dieses Tor da bedeutet? Ich sehe kein Tor. Natürlich, da hinten. Riesengroß taucht es auf. Durchlebt haben sie es. Und oftmals nicht überlebt. Denkt daran, meine Freunde, und lasset uns nicht vergessen. Und gleich wird es mir vergönnt sein, einen Weg zu zeigen, der uns alle daran erinnern hilft, dass vor den Cricketkriegen die Galaxis etwas selten Wunderbares war. Eine glückliche Galaxis. Ja, eine glückliche Galaxis, meine Freunde, bezeugt durch dieses Tor, Freunde, dieses Symbol des Wicked-Tores. Siehst du's denn nun? Ja, drei Säulen und zwei Querträger, alle einzeln angestrahlt. Die drei Säulen, die Säule aus Stahl, Symbol einst der Macht und Stärke der Galaxis. Die Säule aus Plexiglas, Symbol für Kraft und Glanz von Wissen und Verstand in der Galaxis. Und die Säule aus Holz, Symbol einst von Natur und Geist. Und quer, sie stützend, der goldene Träger, Symbol für Wohlstand. Und der silberne Träger, Symbol für Frieden. Es ist keine Welt, keine zivilisierte Welt in der Galaxis, die diesem Symbol nicht ehre. Auch heute noch, selbst in primitiven Welten, lebt es fort in der Erinnerung der Völker. Dies war es, was die Mächte von Cricket zerstörten. Dies ist es, was ihre Welt nun verriegelt hat bis ans Ende der Ewigkeit. Seht her, ich zeig euch das Symbol, als Mahnmal zeige ich es euch, auch wenn es nur eine Kopie ist, von allerersten Künstlern nachgebildet, als Andenken, das ihr Volk Stolz besitzen sollt, zum ewigen Gedenken derer, die starben, und zur Ehre der Galaxis, unserer Galaxis, für deren Verteidigung sie ihr Leben. Ach, ich habe ihn gefunden. Jetzt können wir den Quatsch abstellen. Bloß nicht nicken jetzt. So lasst uns denn das Haupt in Demut rein. Begriffen, worum es geht? Ich bin verblüfft und völlig durcheinander. Geht denn jetzt alles rückwärts? Ich war eingeschlafen. Habe ich was verpasst? Oh, sehr imposant. Aber es zieht hier mächtig. Sehr merkwürdig. Wir befinden uns offenbar mitten in einer Katastrophe. Ja, aber rückwärts. Das ist ja zum Schwindeligwerden. Ein Abgrund wie die Hölle. Da liegen die Trümmer einer der gewaltigsten Weltraumkriegsflotten, die jemals in der Galaxis zusammengezogen wurden. Da ist wieder das kolossale Sternenschlachtschiff. Es fährt jetzt rückwärts. Ja, ja. Das ist die Szene vom Anfang. Zeugnisse verheerender Katastrophen. Und wieder Friede im All. So schnell geht das. Es reicht jetzt. Eines ist mir aufgefallen bei diesem Verwirrspiel. Da tauchte immer wieder ein Wicket-Tor auf und ein kleiner, harter, roter Ball. Und dann immer wieder diese weißen Roboter mit hassverzerrten Gesichtern. Ich werde euch alles erzählen. Ist denn der Spuk zu Ende gewesen, oder fängt er mit dem an, was wir zuletzt gesehen haben? Wartet ab, ich erzähle es euch. Ja, hoffentlich passiert da nicht gleich wieder eine fürchterliche Katastrophe. Diese weißen Roboter sahen so angriffslustig aus. Niemand wird hier angreifen. Hier ist der Ort, wo alles beginnt. Wir sind an Ort und Stelle. Dies hier ist Cricket. Ihr erkennt es an seinem Himmel. Ist es gar kein Himmel da? Doch. Aber er ist schwarz. Von Osten nach Westen, von Norden nach Süden. Schwarz. Das gewaltige Getöse des plötzlich auftauchenden, gewaltigen Sternenschlachtschiffs hatte Arthur Dent deshalb in panische Verwirrung gestürzt, weil in seinem Unterbewusstsein eine ähnliche Szene auftauchte, die er nicht vergessen konnte. Ein ähnliches Sternenschlachtschiff war plötzlich in die Herz aus Gold gerast. Und die Rache des mächtigsten Admirals der Galaxis drohte ihnen allen. Ihm, Ford und dem zweiköpfigen, dreiarmigen Zaffer Bibelbrox vom Beta-Geuze 5 samt seiner Freundin Trillian. Rache für den Raub des Flaggschiffs des Admirals, der Herz aus Gold. Arthur Dent und Ford Prefect war im letzten Augenblick die Flucht gelungen. Zaffod und Trillian dagegen waren der Rache des Admirals sehr wahrscheinlich nicht entgangen. Das nahmen die beiden Freunde jedenfalls an. Doch nahm die Geschichte dem Informationsillusionszentrum zufolge einen anderen Verlauf. La? La? Stets gern zu Diensten. Sonderbare Veränderungen. Alles schien so friedlich auf der Herz aus Gold. Ruhe nach dem Sturm, könnte man sagen. Merkwürdig allerdings, dass die Türen, die Zaffod bei seinen nervösen Gängen auf dem Raumschiff öffnete und schloss, sich jedes Mal mit artigen Reden für den Dienst, den sie ihm erwiesen, bedankten. Danke. Halt den Rand. Herzlichen Dank. Sie machen eine bescheidene Tür überglücklich. Ich hoffe, deine Dioden verrotten bald. Du. Vielen Dank und einen schönen Tag. Es ist mir ein Vergnügen, mich für Sie zu öffnen. Schnauze. Und eine Schnauze. Große Genugtuung, mich wieder für Sie zu schließen. Ich sagte Schnauze. Vielen Dank, dass Sie mir Gehör schenkten. Was war denn das? Dieses unheimliche Geräusch mit Bob zu bezeichnen, wäre selbst Zaffod Beeblebrox in diesem Augenblick als viel zu harmlos erschienen. Vielmehr war es für ihn der gewisse Hinweis, dass er nicht allein das Schiff bewohnte. War es vielleicht eine der geschwätzigen Türen, der es einfiel, mit Bob gegen Zaffods unhöfliches Benehmen zu protestieren? Jedenfalls war er verunsichert. Da war es wieder. Woher kam es? Er versuchte, etwas zu erkennen, aber da war nichts zu erkennen. Keiner seiner beiden Köpfe konnte etwas erkennen, während sie jeder in eine andere Richtung starrten. Und während jeder von ihnen beschloss, in die Richtung davonzulaufen, in die er starrte. Dagegen hilft nur ein Drink. Also, einigen wir uns auf die Flasche. Ja? Okay. So. Mein Schädel brummt. Aber welcher? Deiner. Also noch einen Drink für mich. So. Und noch einen. Das Problem heißt Freiheit. Freiheit! Ist was, Zaffod? Wo bist du denn, Trillian? Ich versuche gerade, dem Raumschiff einen Ortswechsel zu verschaffen, aber es klappt nicht. Wie geht's dir? Irrsinnig gut, glaube ich. Deshalb brüllst du nach Freiheit. Ich glaube, du trinkst zu viel. Hast du auch dieses merkwürdige Geräusch gehört? Was für ein Geräusch? Es klang, als wenn 100.000 Leute Wop gesagt hätten. Hier hat keiner Wop gesagt. Na, dann komm mal rüber. Wenn du dann nicht mehr trinkst, komm ich. Lass deine Drohung, komm! Bitte. Mann, oh Mann. Ich muss noch einen trinken. Das macht dann 4 für jeden Kopf, 2. Das ist doch nicht so viel. Das ist doch die Höhe. Bei dir sagt sie keinen Ton. Wer? Die Tür da. Wenn ich da durchgehe oder durch jede andere, dann quatschen die mich an. Zaffod, ich sag dir, du trinkst zu viel. Ach, lass doch das. Hier, komm, trink auch ein. Nein, ich will nicht. Du bist unzufrieden und du hast gar keinen Grund dazu. Ich will Abenteuerspannung, was Spaß macht. Ja, das kommt auch alles wieder. Es ist eben so, dass man manchmal nutzlos rumsitzt. Deine Mission ist erfüllt, der du jahrelang nachgegangen bist. Ich bin ihr nicht nach, sondern aus dem Wege und dann ist sie mir nachgegangen. Da hat er recht. Jedenfalls hast du es geschafft. Es hat mich geschafft, dieses sinnlose Tun. Dein sinnloses Trinken schafft dich. Du solltest dich lieber körperlich betätigen, das bringt dich wieder zu dir. Na gut, dann komm, betätigen wir uns körperlich. Wie du denkst, denke ich auch. Ich dachte an den Reiseführer per Anhalter ins All. Weiß der da Rat? Erholungsmöglichkeiten. Wie lerne ich fliegen? Such einen schönen Tag aus und versuch es. Der erste Teil ist leicht. Es gehört dazu, nichts weiter, als sich mit seinem ganzen Gewicht nach vorn zu werfen, festen Willens, sich nichts daraus zu machen, dass es schmerzt. Was besagt, dass es erhebliche Schmerzen verursacht, wenn man verfehlt, den Boden zu verfehlen. Die meisten Leute verfehlen, den Boden zu verfehlen. Versuchen Sie es so dann mit Gewalt, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass Sie den Boden sehr hart verfehlen, wenn Sie verfehlen, ihn zu verfehlen. Klarerweise ist also der zweite Teil, das Verfehlen, das Schwierigkeiten in sich birgt. Das eine Problem ist, man muss den Boden zufällig verfehlen. Es ist nicht gut, mit gezielter Absicht den Boden zu verfehlen. Das gelingt nicht. Vielmehr muss man etwa auf halbem Wege seine Aufmerksamkeit plötzlich etwas anderem zuwenden, sodass man an das Fallen überhaupt nicht mehr denkt oder an den Boden oder wie sehr es schmerzt, wenn man verfehlt, ihn zu verfehlen. Ganz offensichtlich ist es schwierig, seine Aufmerksamkeit von diesen drei Dingen abzuwenden, sie gewissermaßen auszuklinken während dieses Bruchteils einer Sekunde, der einem dafür zur Verfügung steht. Daher natürlich auch das Verfehlen der Leute und ihre Enttäuschung über diesen anregenden, aufsehenerregenden Sport. Genießt man jedoch das Glück, seine Aufmerksamkeit im entscheidenden Augenblick ganz kurz abgelenkt zu wissen durch, sagen wir, ein paar unwahrscheinlich schöne Beine oder durch eine Bombe, die in nächster Nähe explodiert oder auch schon dadurch, dass man plötzlich auf einem nahe befindlichen Zweig eine höchst seltene Käferart vorbeikrabbeln sieht, dann wird man vor lauter Staunen den Boden gründlich verfehlen und nur wenige Zentimeter über ihm sich hin und her und auf und ab bewegen, in einer, wie es scheinen mag, recht albernen Weise. Es ist dies ein Augenblick erregendster und heikelster Konzentration. Immer auf und nieder, hin und her, quasi schwebend. Nicht an das eigene Gewicht dabei denken, ignorieren, schweben, aufwärts wallen. Wenn Sie das ein paar Mal geübt haben, werden Sie finden, dass der Augenblick der Ablenkung immer leichter zu erreichen ist. Man lernt auf diese Weise alles Mögliche. Den Flug zu kontrollieren, Geschwindigkeit, Manövrierfähigkeit. Und der Trick bei all dem besteht darin, nicht übermäßig an das zu denken, was man tut. Es einfach geschehen lassen, als würde es sowieso geschehen. Man lernt schließlich auch richtig zu landen. Etwas, das man beim ersten Mal ganz sicher verkehrt macht. Gründlich verkehrt macht. Was meinst du, Safford? Klingt faszinierend. Ja, aber in deinem Zustand. Was willst du denn bloß immer? Hau ab! Das ist ja widerlich mit dir. Na schön. Nichts, was ich lieber täte. Blödes Weib. Recht hast du. Ich werde doch dieses Schiff flott kriegen. Ach Gott. Das ist zum Verrücktwerden. So, nun ist wirklich alles aus. Nicht mal das Licht brennt mehr. Aha. Habe ich dich entdeckt? Computer? Ist hier jemand in diesem Raumschiff? Wo bist du denn? Schlimm, wenn man zwei Köpfe hat. Man erkennt nie genau die Richtung. Wo bist du? Schau du mal nach rechts. Beim Zarkon, dich haben sie geknebelt. Aber wer? Sag mir, ist jemand hier auf diesem Raumschiff? So. Jetzt sag mir nur noch einmal für Nein und zweimal für Ja. Ist es gefährlich? Also gefährlich. Sehr gefährlich, Mr. Safford. Lebensgefährlich. Wie viele seid ihr denn, ihr sauber weißen Roboter? Bis du uns durchgezählt hast, haben wir dich schon umgelegt. Ich möchte euch die Vorstellung zu eigen machen, dass ich eine durchschlagend sprengwirksame Kill-O-Zap-Pistole in der Hand habe. Wenn ich einigermaßen gut ziele, so erlöschen eure ohnehin schon trostlos öden kalten Augen. Wirklich? Du starrst uns so entsetzt an, dass du wahrscheinlich keinen Finger rühren kannst. Und das ist verständlich. Jedem geht das so, der uns begegnet. Wer seid ihr? Und Was wollt ihr? Wir sind Cricketkrieger. Und was wir wollen, haben wir schon. Nie was gehört von den Cricketkriegen? Du scheinst nicht gut in Geschichte zu sein, sonst wüsstest du, dass die Cricketkriege so alt sind wie die Galaxis und wir die gefürchtetsten Krieger des Universums. Ach ja, vielleicht hast du schon bemerkt, dass wir unser Schlachtschiff mitten in deiner oder vielmehr in der von dir geklauten Herz aus Gold geparkt haben. Das war nötig, wegen der durchzuführenden Arbeiten. Was denn für Arbeiten? Es war ein bisschen umständlich, aber es hat sich gelohnt. Wir haben uns das Gold aus der Querstange geholt. Blödes Gerede. Was denn für eine Querstange? Eine Querstange, wie beim Cricketspiel. Die Querstange entscheidet über den Treffer, nämlich wenn es gelingt, sie herunterzuwerfen. In unserem Fall ist die Querstange aus Gold und ist eingebettet in die Maschine, die dein Schiff treibt. Das heißt, sie war es, ehe wir sie entfernten, weshalb die Maschine dein Schiff nun nicht mehr treibt. Du wirst uns den Diebstahl des dir nicht gehörenden Eigentums verzeihen, wenn du die wichtige Bedeutung der Querstange für uns erfährst. Die goldene Querstange ist ein Teil des Schlüssels, den wir suchen, um unsere Meisterfreund Cricket zu befreien. Wovon redet der? Ja, ich weiß überhaupt nicht, wovon der redet. Der Schlüssel wurde in Zeit und Raum zertrümmert, damit unsere Meister ewig hinter der Staubwolke im Universum verbannt bleiben. Aber wir werden den Schlüssel wieder zusammenfinden. Die meisten seiner Teile haben wir schon. Die Säule aus Stahl, die Säule aus Plexiglas und zuletzt die Säule aus Holz. Sie war als Asche einer Cricket-Querstange in einem Pokal verborgen, den wir jüngst raubten vom Fleck weg, das heißt von der Siegesfeier auf Lord's Cricket Ground, St. John's Wood, London. Mit der goldenen Querstange sind wir fast am Ziel unseres Auftrags. Nicht so schnell, nicht so schnell. Die goldene Querstange bleibt hier. Keinen Widerstand, Seffert, wir haben's eilig. Wir müssen noch zu einer Party. Ach, dann nimm mich doch mit. Nein, wir legen dich um. Ach ja? Ach ja? Ja. Wirklich? Zapford Bibelbrox war so erstaunt, dass die Roboter zweimal schießen mussten. Ob er aber mit beiden Köpfen und drei Armen wirklich tot ist, muss sich erst noch herausstellen. Deshalb bleiben Sie am Ball. Hören Sie die nächste Folge. Das war der 15. Teil von Douglas Adams' Per Anhalter ins All. Hörspielbearbeitung aus dem Englischen von Walter Andreas Schwarz. Es sprachen Rolf Beusen, das Buch, Felix von Manteuffel, den abenteuersüchtigen Arthur Dent, Ingo Hülsmann, seinen Freund Ford Prefect, Horst Bollmann, Bas Larti, Bartfass, der Planetenbauer, Heinz Schimmelpfennig, der um die tragischen Geschehnisse im All wissende Mann. Matthias Fuchs, der dreiarmige, doppelköpfige Safford Bibelbrox von Beta Geuze 5, Cornelia Boje, das mutige Mädchen Trillian, Saffords Freundin, Johannes Hertel, die überaus lästige Tür. Roland Seiler zauberte einen hochqualifizierten Ton, Regine Schneider einen fehlerfreien Schnitt, Milena Meitz einen perfekten Aufnahmeplan. Hartmut Kirste zauberte Regie. Musik Frank Duval.